Aus Anlass des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichten die Zeitungen und Sender von Venezuela und Guinea Sonderbeiträge. Die venezolanische Zeitung BEA brachte mit einem Bild von Genossen Kim Jong-un einen Beitrag darüber, dass er die Partei der Arbeit Koreas zu einer wahren mütterlichen Partei für den aufopferungsvollen Dienst am Volk entwickle. Ein venezolanischer Fernsehsender strahlte die TVÖK-Filme aus. In der guineischen Zeitung Horia wurde die 70-jährige heilige Geschichte der PDAK, die dem Volk treu dient, vorgestellt. Die guineischen staatlichen Fernsehsender RTSE und RTSE Bulbine strahlten den TVÖK-Film. In Anwesenheit vom verehrten Genossen Kim Jong-un wurde der 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas großartig gefeiert aus.